Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, die Dienstagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute auch wieder freie Themennacht. Ihr könnt also gerne, sehr gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist Tobias, der ist 28. Hallo Tobias. Moin moin. Ja. Ich bin live dabei. Du, bitte? Ich bin live? Ja, bist du. Hallo. Ja, okay. Alles klar. Danke. Also ich wollte mit dir über dein heutiges Posting reden bei Facebook, beziehungsweise das hattest du gestern, glaube ich, schon geschickt. Ne? Genau. Ja. Also was halt gelöscht wurde und weshalb du dich so empört hattest. Ja. Und du hattest dich daraufhin beschwert, dass Facebook ja eigentlich sich als demokratisch hinstellt. Da wollte ich mal fragen, woher beziehst du diesen Standpunkt, dass Facebook doch demokratisch wäre? Naja, ich habe das nicht so gesagt, aber so stellt Facebook sich ja dar als große... Ja, du hast gesagt, dass Facebook sich so darstellt. Da wollte ich mal sagen, wo stellt Facebook sich denn deiner Meinung nach als demokratisch dar? So habe ich es bisher in allen Verlautbarungen, in allen Interviews von Repräsentanten von Facebook verstanden. Das ist eine weltweite Plattform, ein soziales Netzwerk auf demokratischer Basis ist. Natürlich. Sie würden ja auch niemals das Gegenteil sagen. Das ist doch selbstverständlich. Selbstverständlich? Findest du das selbstverständlich von einem Unternehmen, was eigentlich auch wirtschaftlich, also was an der Börse notiert ist? Nein, das ist jetzt ein du übst Kritik, da bin ich auf deiner Seite. Aber in der Außendarstellung ist das so. Und so habe ich es bisher auch verstanden. Also ich habe so verstanden, dass keine gezielten Zensurmaßnahmen ausgeübt werden. Und das ist ja nun in meinem Fall passiert, aber in vielen anderen Fällen auch. Und heute hat sich ja Facebook entschuldigt und nun bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, gut, das sagst du eben offiziell so. Aber ich finde, also die Demokratie von Facebook kann man erstmal grundsätzlich anzweifeln, eben aufgrund der Wirtschaftlichkeit. Weil erstmal der Klarnamenzwang ist eben schon mal so ein Prinzip, wo du Leute ausschließen kannst, die sich eben nicht mit Klarnamen öffentlich darstellen wollen. Was du eben in den letzten Jahren zum Beispiel hattest, Syrien, Ägypten, diese ganzen Tunesien auch, mit Tunesien hat es angefangen, wo sich die Menschen eben irgendwo mitteilen und kommunizieren wollen auf einer, in Anführungszeichen, demokratischen Plattform, aber dann massenweise gelöscht werden, eben unter dem, einfach nur unter dem Vorwand, dass sie eben nicht einen Klarnamen verwenden, der eben in ihrer Region halt gleichbedeutend mit dem Todesurteil wäre. Ja. Also das war der erste Also Punkt, ich teile ja deine Skepsis absolut, Tobias. Ich habe es nur jetzt am eigenen Leib erfahren, wie es ist. Weißt du? Ja, der zweite Punkt ist dann in Moment, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Du beziehst dich da eben... Also weißt du, was mich zumindest jetzt sehr gefreut hat? Ist, ich habe das ja gestern dann einen Protesttext geschrieben und dieser Text hat wirklich heute ungeheure Wellen geschlagen. Das sind Leute, die sich bei der Tagesschau und sonst was darüber informiert haben und dann gelesen haben, Domian echauffiert sich über Facebook, dann darauf klicken und dann einen ihrer Facebook-Profile da auch nachgucken. Ja, allein so meine Fans auf der Seite haben sich extrem viele Leute dazu geäußert. Es gibt extrem viele Kommentare und man kann auf diesen Fan-Seiten kann man sehen, wie viele Leute den jeweiligen Text gelesen haben. Und ich war vorhin, kurz vor der Sendung, waren wir auf über 2,7 Millionen. Und das hat mir schon mal Eindruck, dass eine solche Masse dann eine Stellung bezieht. Das hat mich gefreut. Nach wie vor versuchst du ja mit deinem, also du versuchst ja wirklich etwas Soziales, soziale Bewegungen zu bestärken oder soziale Empfindungen irgendwo zu bestärken mit deinen Äußerungen. Was meinst du mit soziale Bewegungen stärken? Also, höre ich eine Kritik, dann sag mal die Kritik, ich verstehe sie nicht so richtig. Also ohne jetzt genau auf das Posting zur Kirche eingehen zu wollen. Allgemein versuchen Menschen Facebook dazu zu nutzen oder so wie du, dass sie eben ihre Meinung stellen, so zur Diskussion bereitstellen. Genau, genau, ja. Und ich glaube aber, dass Meinungen, die einfach nicht gewollt sind, auch stärker unterbuttert werden können oder einfach ausgeblendet werden können, wenn man sie in die Hände eines wirtschaftlich orientierten Unternehmens bindet. Und deswegen frage ich mich, hast du schon mal darüber nachgedacht oder inwiefern bist du auch auf wirklich Plattformen vertreten, die jetzt weniger wirtschaftlich orientiert sind, sondern die auch eher ein soziales Interesse vertreten? Natürlich bin ich jetzt auf dem Trip, einen Blog einzurichten, weil ich da ein unabhängiger Mensch bin. Genau. Ich glaube ja gar nicht, dass es hier um große wirtschaftlichen Interessen immer geht bei Facebook. Mir ist das ja, es ist ja nicht transparent. Ich glaube, wirtschaftlich oder politisch oder manchmal auch, ist es manchmal auch pure Willkür. Da kommen so und so viele Beschwerden in Anführungszeichen über einen Text und da sind ja, vielleicht wie wahrscheinlich hältst du es, dass es jetzt wirklich ein Versehen war, dein Posting gelöscht wurde. Ich glaube nicht, die posten sowas jeden Tag zu 100-fach und die werden nicht gelöscht oder vielleicht wird deren ganzer Account gelöscht, aber da kommt es jetzt nicht darauf an, dass ein einziger Posting gelöscht wird und das dann auf einmal in den Tagesschau auftritt. Also ich glaube nicht, dass es ein Versehen war. Ich wollte es gerade erklären. Ich glaube, dass wenn eine bestimmte Anzahl an Beschwerden anläuft bei Facebook und vielleicht in einem Text gewisse Begrifflichkeiten sind, dass dann ein Automatismus in Gang gesetzt wird, dass einfach etwas runtergelöscht wird. Und was glaubst du, welche Worte haben in deinem Automatismus ausgelöst? Ich weiß es nicht, Tobias. Ich kann es nicht sagen. Wenn du den liest, ist es völlig harmlos gewesen. Ja, eben, genau. Der ist ja total harmlos gewesen. Ja, der Hintergrund, ich glaube einfach, dass der Hintergrund, ich habe ja vorher auch noch einen Text zu Günter Jauch und Martin Lohmann gepostet, der war etwas schärfer. Und das ging wirklich in erzkonservative katholische Kreise hinein. Und wir wissen alle, dass natürlich in diesen Kreisen die Leute auch sehr aktiv sind und dann auch trommeln, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt. Und ich glaube, aus der Richtung kamen dann auch die sogenannten Beschwerden. Also glaubst du, dass einfach genug Erzkonservative dein Posting als Spam oder sonst wie ist eine Vermutung, ja, genau. Ja. Missbilligend gepostet. Okay. Aber nun ist es ja erstmal wieder gut, in Anführungszeichen, und wir mal gucken, wie es so weitergeht. Aber ich finde deinen Standpunkt absolut respektabel und sehe das ja ähnlich wie du, Tobias. Ja, das wäre dann soweit geklärt. Meine weitere Frage wäre noch, wenn du glaubst, dass solche virtuellen Marktplätze, also du gibst deine Meinung da ja nicht preis, weil du glaubst, sie verpufft dann, sondern weil sie schon eine gewisse Resonanz erzeugen soll. Und inwiefern glaubst du, also kannst du dich da auf Facebook oder Twitter verlassen oder sollte man vielleicht doch eher unabhängere Projekte noch zusätzlich? Hab ich ja gerade gesagt mit dem Blog. Das ist jetzt angedacht und geplant. Ja, okay, ein Blog ist auf jeden Fall was unabhängig ist. Tobias, ich danke für deinen Anruf und die kritischen Fragen und wünsche alles Gute. Ja, danke. Dir auch. Darf ich noch kurz ein paar Leute grüßen? Nee, dann verkommt die Sendung zur Grußsendung, du verstehst das. Ah, ja, okay, alles klar. Also, ich grüße trotzdem alle Tschüss, Tobi. Ihr seht jetzt, wie linkisch, ne? Ich grüße trotzdem, obwohl er gerade noch gesagt hat, ich verstehe. Bernd, 50, guten Morgen. Morgen. Hallo Bernd, um was geht's bei dir? Bei mir geht es um Pornofilmsüchtig. Also bei dir, der du Bernd heißt, geht es um Pornofilmsüchtigkeit. Ja, also ich leihe mir immer Filme aus der Videothek und gucke die dann zu Hause. Ne? Ja. Das fasziniert mich ja sagenhaft, dass es sowas gibt. Und es gibt immer neue Darsteller, ne? Und Darstellerinnen. Ja, aber es gibt immer letztendlich dieselben Szenen. Ja, ja. Manche sind mit Handlung, manche ohne. Ja, ne? so ist das manchmal im Pornofilm. Wie viele Stunden am Tag guckst du denn? Stunden sind, das ist 90 Minuten dauert einer. Ja. Meistens gucke ich zwei, aber es sind auch schon mal nur einer, ne? Dann habe ich wieder erstmal genug, dann ist Pause. Ja. Aber dann zwei Tage drauf möchte ich dann schon wieder gucken, ne? Und seit wie vielen Jahren geht das so? Wenn ich aber keine im Hause habe, dann renne ich runter zur City und hole mir wieder zwei Stück. So. Und seit wie vielen Jahren geht das so? Ach, seit circa 1960. Wie bitte? Wo es die Projektoren noch gab. Ne? Seit 19... Stopp. Brannten mir immer durch. Hallo, seit 1960? Ja, oder 70. als es die was waren das so? Das waren noch richtige, wie nannte man diese Filme? Das waren VHS 8, ne? VHS, ja, die gab es 1960 noch nicht, VHS-Kassetten. Oder war das 80? Ich weiß jetzt selbst nicht mehr. Ja. Naja, auf jeden Fall, solange es schon die Filmprojektoren gab. Ne? Also im Klartext, viele Jahrzehnte machst du das schon. Hast du eine Frau? Ja, ja. Ja, du hast eine Frau? Ja, sicher. Haben doch viele. Ja, viele haben Frauen, du hast natürlich recht. Und was sagt deine Frau dazu, dass du Pornofilme guckst, so viele? Nix, das gönnt sie mir. Die weiß ja, dass ich so bin. Und sie guckt manchmal mit, aber nur ganz selten mal hin und wieder. Ne? Wie lange bist du mit deiner Frau zusammen? Was sind wir? 17 Jahre. 17 Jahre, das heißt, du die ganze Zeit, während du mit deiner Frau zusammen warst, konsumierst du auch wirklich eifrig und intensiv Pornofilme. Mhm, ja, ja. Und ist noch alles schön im Lot. Ist alles schön im Lot? Was heißt das? Also wir streiten uns nicht deswegen. Ist alles ganz normal. Ne? Mich fasziniert immer die Darsteller und Darstellerin, warum und wieso, warum sie es machen und ne, etc. Wie sieht denn? Und die haben immer eine Begründung. Wenn ich so frage, mal in die Videothek, wie kommt das, wird immer mehr, die Firmen kriegen immer mehr Darsteller und Darstellerin. Ja, das ist so. Das ist so, schon alleine wegen der großen Arbeitslosigkeit. Okay, das ist, Moment. Ist nicht so, dass die Frauen das aus Langeweile tun. Ja. Das ist immer so ein Hintergrund. Aber du willst mir doch nicht erzählen, dass du... Trauriger Hintergrund, meistens. Aber die haben auch selber Spaß, ja, haben Sex. Versteht mich nicht. Du kannst mir nicht erzählen, dass du die Pornofilme deshalb hauptsächlich guckst, weil du es interessant findest, dass da so viele neue Darsteller auftauchen. Ja, von mir ist das eine Faszination, wie sie es machen. Also wir müssen da ja offen drüber reden, wenn man schon über die Thematik Pornofilme spricht. Das heißt, währenddessen immer onanierst du auch? Nein. Wie war das jetzt? Nee, das ja? nicht. Wie? Nee, das nicht. Nie? Nee. Das ist auch ganz selten mal. Und aber sonst nicht, brauche ich das nicht. Ich gucke erst in Ruhe. Ne? Wie ist denn in Ruhe alles zu Ende. Ja. Aber danach dann, oder wie? Ja, danach dann mit meiner Frau, ne? Ach so, du holst dir den Appetit beim Pornofilm gucken und dann gehst du zu deiner Frau. Sozusagen. Ah, das heißt. Aber muss nicht sein. Ich gucke alleine tagelang. Ich gucke ja tagelang alleine. Wie würdest du denn euer Sexleben beschreiben? Ist in Ordnung. Nur wenn man so gemeinsam guckt, spitzt das natürlich an. Macht ja geil. Kannst du dich an deinen ersten Pornofilm noch erinnern? Ja, das war noch die eine da, ach, mit der Darstellerin, ich komme nicht mehr um den Namen, das ist die, ich habe den Namen vergessen, inzwischen, hörst du mir mal, weißt du noch, wie die erste tolle Frau und Darstellerin war? Keine Ahnung, nee, weiß ich nicht. Ich komme nicht um den Namen, auf jeden Fall war das eine große, und jetzt ist ja die Helene Schmidt ist gut im Geschäft, ne? Ach so, Helene Schmidt. Ja, Schmidt heißt die mit Nachnamen. Gibt auch noch eine Helene, die war mit ZDF immer. Das ist was anderes, vergessen. Und die Lena, ne? Lena ist eine jüngere Dame. Ja. Die will auch ein paar Filme machen. Wenn du das vergleichst, wie haben die sich, du bist ja ein Fachmann, wie haben die sich denn im Laufe der Jahrzehnte verändert, die Filme? Ach, die haben sich verändert, ja. Ist so geblieben, es wird immer mehr, habe ich schon erwähnt, ne? Und jetzt im Moment geht man dazu über, noch Privatfilme zu drehen. Privat heißt jetzt nicht, dass die Filme im Studio gedreht werden, in einer Firma, sondern die Reporter gehen auf die Straße und fragen Hausfrauen an, die aus dem Lebensmittelladen kommen. Ach so, das ist dann so ein Film, die Radadollen Hausfrauen oder sowas. In ihrer Wohnung einen Film mit uns zu drehen. Verstehe. Da sagen die doch glatt, ja. Verstehe. Und da erstaune ich immer, dass die so gewillt sind, mitzugehen. Würdest du mitgehen? Weiß man nicht, ist das jetzt vorher schon abgesprochen oder wirklich aufs Glück, hör mal, aufs gerade wohl. Verstehst du mich nicht, wenn ich dich zwischendurch was frage? Ja, ich habe es nicht. Ich habe in einem Wortlaut erzählt. Ne? Verstehe. Würdest du denn auch so? Jetzt mach mal lauter, warte mal. Ja, du solltest vielleicht deinen Hörer einen ans Ohr halten, dann könnte man besser reden. Ja, habe ich. Würdest du denn bei so einem Pornofilm auch mitmachen? 50-Jährige nehmen sie nicht. Nehmen sie nicht mehr so gerne. Nee. Das ist dann nicht mehr so gerne gesehen. Die nehmen nur bis 40. Aber dann ist doch im Prinzip bei euch alles im Lot. Die Ehe funktioniert, die Frau weiß Bescheid, euer Sexleben ist gut. Mhm. Oder würdest du sagen, irgendwie ist das für mich doch belastend? Das ist gut. Ist gut. Mich fasziniert nur immer diese neuen Darstellungen. Das hört nicht auf. Ja. Und knüppelvoll in jede Videothek, wo man reinkommt. Sagenhaft, ne? Einer überbietet die andere. Verstehe. Du sagst immer so Video und Videothek. Das klingt alles so ein bisschen altbacken. Warum? Warum gehst du nicht einfach ins Netz? Ins Netz? Ja, ich habe im Moment keinen PC. Ach so. Der war mir hingefallen und somit war die Festplatte kaputt. Ne? Verstehe, dann gibt es gewisse Schwierigkeiten. Ich konnte den PC nicht reparieren lassen, das ist zu teuer, lohnt sich nicht. Also, Bernd ist ein Porno-Freund und guckt sich viele Pornofilme an und hat trotzdem viel Spaß mit seiner Frau und keine Probleme deswegen. Nein. So kann man sagen. Ja. Ja. Dann danke ich dir, dass du uns das erzählt hast, Bernd. Ja, das war auch nett, dass ich mit dir mal sprechen konnte. Ja. Alles Gute und schöne Grüße an deine Liebste. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Und du auch, mach's gut. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer, unter der ihr uns kostenfrei erreichen könnt. Und hier ist Franz Josef und Franz Josef ist 56. Guten Morgen, Franz Josef. Guten Morgen, Domian. Hallo, Franz. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt, obwohl ich noch nie sowas erlebt, eigentlich nicht sein dürfte, aber naja. Ach naja, das vergeht gleich. Ja, gut. Ja, okay. Um was geht's denn bei dir, Franz Josef? Es geht um eines meiner Kinder oder unsere Kinder. Wir haben 5 Kinder. Mhm. Und unsere zweitjüngste Tochter, die leidet unter Magersucht seit ungefähr, ich sag mal, 8 Jahren sowas. Seit 8 Jahren? Und wie alt ist sie heute? Nee, seit 8 Jahren leidet sie drunter. Sie ist jetzt 24 Jahre alt. Ja, unter Magersucht. Wie schlimm ist oder wie stark ist die Magersucht denn entwickelt? Sie hat jetzt gestern sich wieder bei uns gewogen. Und wenn sie ihre Kleidung anhat, dann zeigt die Waage ungefähr 45 Kilogramm. Bei welcher Größe? 1,70 Meter, sag ich mal. Ja. Also ihre Schwester meinte heute 1,68 Meter, aber ich sag mal so 1,70 Meter. Mhm. Sprecht ihr über die Erkrankung? Jeden Tag. Und was sagt sie dazu? Sie selber weigert sich euch ja auch darüber zu sprechen. Ich provoziere es. Manchmal ist es vielleicht auch unrecht oder ich sollte es nicht so machen, aber es bleibt nichts anderes mehr übrig, weil ihr euch Sorgen um sie ein bisschen zu fordern in dieser ganzen Geschichte. Die Tochter lebt aber alleine. Die Tochter lebt mit ihrem Freund in Köln. Also nicht, wir nicht leben auch in Köln. Also nicht mit euch im Haus oder in nicht mit uns im Haus, sie ist mit zu ihrem Freund gezogen. Mhm. Hat sie denn, wenn sie 8 Jahre darunter schon leidet, hat sie mal eine Therapie gemacht? War sie in einer Klinik? Sie war in den Rheinkliniken deswegen. Mhm. Dann wurde sie, sie arbeitet auch nicht, hat eine ganz normale Schulbildung, mittlere Reife, lernt aber keinen Beruf, ist nicht fähig in der Lage, einen Beruf anzufangen oder die Ausbildung zu beginnen. Mhm. Wurde dann von dem Kölner Verein für Rehabilitation, glaube ich, so nennt man das, MacBevo, mit aufgenommen, unterstützt für psychisch kranke Menschen. Die werden dort unterstützt von Köln aus und ist in so einem Betreuungskonzept in der Beratung und Integration Zug um Zug von der Arbeitsamt hieß es früher, ich weiß es nicht, wie der Laden jetzt heißt, ich glaube Arge oder sowas. Ist sie denn im Moment in einer psychologischen Betreuung auch? Ja, ist er auch drin. Aha. Und die konnten, sie hat schon die unterschiedlichsten psychologischen Betreuungen durchgemacht, auch psychologische Betreuer Hast du denn den Eindruck, dass irgendwann das mal ein bisschen, hast du denn den Eindruck, dass es irgendwann mal ein bisschen geholfen hat, die psychologische Betreuung? Nein, absolut nicht. Sie ist rein magersüchtig oder erbricht sie auch? Ist sie bulimisch auch? Sie erbricht auch. Ach, sie erbricht auch. Ja. Nun ist das natürlich eine schwierige Sache, wenn jemand... Dann isst sie mit uns zusammen und dann geht sie auf die Toilette übergibt sich. Mhm. Das ist natürlich jetzt für Eltern und für Angehörige ein äußerst schwieriges Problem. Deine Tochter ist 24 Jahre alt und das heißt, sie ist komplett eigenverantwortlich für ihr Leben. Du versuchst schon mit ihr zu reden, offensichtlich, so hört dich's gerade raus, will sie das gar nicht so gerne. Und sie mag sie überhaupt gar nicht. Auch. Ja, genau. Sie ist sie blockiert und sieht es sehr feindselig dann auch. Uns gegenüber oder dem Gesprächspartner gegenüber benimmt sie sich sehr feinfühlig. Jetzt wäre ich langsam ruhiger. Das ist der Wahnsinn, bitte. Ja gut, das war ja auch mein Beruf. Da ist die Situation natürlich so, dass du letztendlich oder ihr letztendlich gar nichts machen könnt. Wir sind hilflos. Deswegen habe ich mich jetzt an dich gewandt. Das war jetzt noch so meine einzige Idee, die mir jetzt gerade so noch einfiel, weil ich fast jeden Abend deine Sendung sehe oder höre, wenn ich im Ausland bin. Über Kurzwelle oder so ein Kram. Und das war das Einzige, was mir jetzt noch so einfiel. Vielleicht gibt es irgendwo einen Fall, der ähnlich da liegt oder ähnlich gerichtet ist, dass dort die Leute irgendwo oder dass sie irgendjemand was weiß. Aber was meinst du, es gibt nicht nur einen Fall, der ähnlich gelagert ist, es gibt traurigerweise wahrscheinlich tausende von Fällen und da stehen die Eltern, vielleicht sind die Kinder dann sogar noch etwas jünger als deine Tochter, die ja schon 24 ist, die stehen alle hilflos da. Sie stehen alle hilflos da, weil mehr als appellieren und ihr vielleicht den Weg zu weisen, mache dieses oder geh den Weg, kann man ja nicht. Du kannst ja sie nicht mit Gewalt irgendwo hinbringen. Also es sei denn, sie ist wirklich, zerbricht dann, ne? Es sei denn, sie ist irgendwann wirklich, es ist wirklich ganz lebensbedrohlich. Da kann man natürlich jemanden einweisen lassen, aber vorher geht das nicht. Das geht vorher nicht. Sie ist ein erwachsener Mensch. Unser Hausarzt hat bereits gesagt, es wäre schon längst Handlungsbedarf, aber er kann nichts machen, weil irgendwelche gesetzlichen Begebenheiten bei uns dieses verhindern. Mhm. Wir wollten sie schon versuchen, zwangseinzuweisen in eine Klinik, aber nachdem sie in den Rheinkliniken ja schon war, wegen dieser Krankheit, und das nichts half, waren wir, wir wissen nicht, wo wir uns noch hinwenden können. Wer ist denn, offensichtlich macht sie bei euch und bei dir zu, wenn du anfängst mit dem Thema? Bei allen. Gibt es irgendeinen Menschen im Umfeld? Nein, leider nicht. Und was ist mit ihrem Freund? Bei ihrem Freund auch nicht. Mhm. Bei ihren Geschwistern auch nicht. Sie hat 4 Geschwister, also wir haben 5 Kinder. Mhm. Die alle ungefähr so in dem gleichen Alter sind, immer mit einem Jahr und Unterschied. Mhm. Und sie macht bei jedem dicht, bei den Eltern macht sie dicht. Und dann, in ihrem Freundeskreis, sie hatte mal einen besten Freund, bei dem hat sie auch total sich verschlossen. Und der hat sie jetzt dann auch sich von ihr verabschiedet. Es kommt kein Mensch rein. Das Einzige, was an sie rankommt, ist ihr eigenes Haustier. Das ist ein großer Hund. Mhm. Und mit dem spricht sie auch wie mit einem Menschen. Okay, der kann sie natürlich nicht, finde ich, dazu bringen, nochmal in eine Klinik zu gehen oder nochmal einen Klinikaufenthalt zu machen. Das ist eine ganz schwierige Situation für euch, wo es fast gar keine Lösung gibt. Ich möchte trotzdem noch, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ich bin nicht ganz sicher, ab welchem Krankheitsgrad und ab welchem Schwächegrad man jemanden einweisen kann, wo akute Lebensgefahr besteht. Da werden wir uns jetzt mal professionell noch kundig machen und wir rufen dich zurück, Franz Josef. Ja, das machen wir. Ansonsten sehe ich sehr schwarz. Ansonsten gibt es irgendwelche Gruppen, Selbsthilfegruppen von Menschen, die davon betroffen sind? Ich weiß es nicht. Natürlich gibt es sehr viele Selbsthilfegruppen von Leuten, die betroffen sind. Aber es gibt vielleicht sogar auch in diesem Fall Selbsthilfegruppen von Angehörigen von Betroffenen. Das wäre ja für dich auch interessant. Ja, das würde uns mal interessieren. Okay. Vielleicht wissen die auch oder haben die wieder andere Möglichkeiten. Wir machen uns jetzt schlau, Franz Josef und Sabine, das ist heute Nacht meine Psychologin, die ruft dich gleich an. Okay, du legst bitte auf und wartest den Anruf dann ab. Alles klar, ich danke. Alles Gute und viel Glück eurer Familie. Und viel Spaß noch mit deiner Sendung. Dankeschön. Okay, tschüss. 1.24 Uhr haben wir und ich möchte euch gerne unser Thema morgen sagen. Morgen heißt unser Thema Glaube. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die einen besonders starken Glauben haben. Also egal, ob das nun jüdisch ist oder christlich oder muslimisch, vielleicht oder buddhistisch oder hinduistisch. Vielleicht gehört ihr auch einer kleineren Gruppierung an. Vielleicht ärgert ihr euch auch darüber, dass eure Gruppierung Sekte genannt wird. Darüber könnten wir natürlich auch sprechen. Und ich möchte auch gerne mit dem Gegenteil reden, mit Atheisten, die sagen, es ist alles Blödsinn. Gott gibt's nicht, Gott hat es nie gegeben. Wenn wir sterben, Stecker raus, Maus tot und das war's dann. Gerne aber auch noch mit Zwischentönen, mit Agnostikern, mit Pantheisten. Es gibt ja so vielerlei Formen des Glaubens, Und ich würde mich gerne, wie gesagt, mit euch darüber unterhalten und von euch erfahren, wie ihr glaubt, wenn ihr glaubt, wie glaubt ihr oder glaubt ihr nicht? Und wenn ihr nicht glaubt, warum glaubt ihr nicht? Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder morgen natürlich auch vor der Sendung anrufen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht heute. Und hier ist Vanessa und Vanessa ist 44. Guten Morgen, Vanessa. Hallo Jürgen, hier ist Vanessa. Vanessa. Hallo. Ich rufe an zum Thema der letzten Themennacht, da ging es um Extremfans. Um Extremfans, genau. Mhm. Bist du einer? Ich bin ein ganz großer Fan von Michael Wendler. Nein! Ja, auch der Wendler genannt. Der Wendler. Der Wendler, genau. Wie war der große Hit? Sie liebt den DJ, ne? Sie liebt den DJ, natürlich noch viele mehr, als wir Fans kennen. Ich könnte jetzt sehr, sehr viele aufzählen, aber der bekannteste. Das ist der bekannteste. Sag mal, da gab es doch mal üble Geschichten, dass er irgendwie mit Geld gemauschelt hat? Oder? Ja, da gibt es Geschichten gibt's immer und natürlich wird, wenn einmal so ein Thema hochkommt, dann fällt jedem was anderem auch was ein. Wie ist denn der Stand der Dinge? Ich bin nicht so ganz informiert. Da laufen Berufungsverfahren in verschiedenen Situationen, verschiedenen Sachen. Was genau wirft man ihm vor? Also einmal ging es ja um die Sache, dass er sich nicht mehr der Wendler nennen soll, weil ein anderer, der als Frank Wendler zum Beispiel auf die Welt kam, er hatte den Namen mal schützen lassen. Mhm. Und Michael nennt sich halt auch schon viele Jahre der Wendler. Und ja, aber da waren noch andere Geldgeschichten irgendwie, ne? Ja, da war was mit dem Café auf Mallorca. Ja. Ah, ja, genau. Gut, das können wir jetzt nicht klären. Das ist jetzt auch erstmal egal. Jetzt ist interessant, dass Vanessa ist ein großer Fan von diesem Schlagersänger, so kann man ihn nennen. Genau. Warum bist du so ein Fan von ihm? Ach, ich liebe seine Musik, ich liebe seine Texte, die er auch alles selbst schreibt, dass er die auch und mich im wahren Leben oder uns Fans im wahren Leben begegnen. Meistens geht es um Thema Liebe und. Gibt es denn sowas in einem Text, das sich besonders anspricht? Ich meine, sie liebt den DJ, ist ja nun nichts Besonderes zum Beispiel. Es geht oft genug um Liebe und wo halt dann meistens ein Happy End ist, aber jetzt nicht unbedingt immer ein Happy End dabei ist. Aber Vanessa, in allen Schlagertexten geht es doch immer um Liebe und um tolle Gefühle und so weiter. Warum gerade bei ihm so toll? Ja gut, das ist ja, ich sag mal so, das ist das Gesamtpaket. Also ja, auch ja. Nicht nur seine Texte alleine, auch der Typ. Vor allem, was ich an ihm liebe, ist den ganz liebevollen Umgang mit uns Fans. Ja. Er lässt Nähe zu. Hast du ihn denn schon mal persönlich getroffen? Eigentlich fast einmal die Woche, kann ich sagen. Wie bitte, einmal die Woche? Nein, ich fahre zu sehr vielen Events von ihm. Ich schätze mal so 50 Events, 60 Events sind das im Jahr. Wenn nicht sogar mehr. 50 bis 60 Events? Da fährst du ihm so in der ganzen Bundesrepublik, einschließlich Österreich, Schweiz, hinterher? In Österreich, das war das Weiteste. Da waren wir tatsächlich mal, ich und mit zwei Freundinnen, oder mit drei Freundinnen, da sind wir bis nach Kärnten gefahren. Woher kommst du? Aus Düsseldorf. Wir sind nach Kärnten gefahren, an die slowenische Grenze. Wie? Dann fahrt ihr eurem Idol immer hinterher. Egal, ob der einen Auftritt hat oder irgendeinen. Nein, wenn er Auftritt hat, natürlich. Wenn er einen Auftritt hat. Ja. Und wie viele Jahre geht das jetzt schon so? Also, dass ich jetzt so hinterher fahre, ist seit einem Jahr jetzt so. Ja. Wo ich ganz massiv, weil vorher mein alter Freundeskreis hat mein Hobby nicht geteilt und mein alter Freundeskreis war nur genervt davon. Die war noch nie bereit, mal mitzufahren und. Naja, aber Fanclubs habe ich neue Freunde kennengelernt. Aber wie viele Jahre bist du denn schon Fan von ihm? Drei Jahre. Vier Jahre. 2009. Und ein Jahr machst du das so exzessiv mit dem Hinterherfahren. Genau. Da musst du A, viel Geld und B, viel Zeit haben. Wenn du viel Zeit habe ich, ja. Also ich bin schon eigentlich wegen einer anderen Geschichte pensioniert. Also, okay. Und ich bin Single. Mhm. Ich kann das auskosten, ich kann das ausleben, ohne mit anderen Leuten auf andere Leute Rücksicht nehmen zu müssen. Verstehe, das heißt, du hast auch genug Kohle, um dir das finanzieren zu können? Da ich nicht allein im Auto unterwegs bin, hast du die Kosten reduziert dann? Ja, also der Eintritt ist eigentlich immer noch das geringste, das meistens Sprit. Der Sprit, der Bursche, obwohl ihr solche tollen Fans seid, nimmt dann auch immer noch Eintritt von euch? Das nimmt ja nicht er. Das macht ja der Veranstalter. Ach so, natürlich. Ja. Also, das heißt, wir sind ja schon deutlich vor ihm da. Wir wollen ja meistens auch einen Platz in der allerersten Reihe haben. Ja, verstehe. Und Deswegen stehen wir da schon teilweise viele, viele Stunden vorher da und ja. Und dann müssen wir natürlich Eintritt bezahlen. Das heißt Eintritt, das heißt Benzingeld, dann will man auch mal ein Bütterchen unterwegs ja, essen. Ja. Und man muss ja unter Umständen, je nachdem wo man ist, auch noch eine Nacht irgendwo schlafen, ne? Oder wie macht ihr das? Als wir in Österreich waren, haben wir zwei Nächte geschlafen. Ja. Ja, oder wenn es mal, je nachdem, wenn wir mal in Mainz, Fernsehgarten, auch eine Nacht geschlafen, aber. Naja, Mainz, Düsseldorf kann man ja fahren. Sind ja eher, die meisten sind eigentlich mehr hier im Ruhrgebiet oder so. Dann ist es wo ja man auch am Reichentag zurückfahren kann. Dann ist es vor der Tür quasi. Ja. Aber wenn du das jetzt so oft gemacht hast, kommen dir die Lieder denn nicht wirklich da schon massiv Nein. aus den Ohren raus? Nein, das Positive an der Sache, Jürgen, ist ja, ich habe sehr viele Freunde kennengelernt, ja? dadurch neue. Ach so. Und also wirklich unheimlich viele. Man ist ja nie allein dort. Man hat einen tollen, tollen Abend zusammen. Mhm. Man trifft sich gegenseitig. Man macht vor der Sache Party, dann mit ihm Party und hinterher treffen wir ihn meistens auch noch. Ja, das wollte ich gerade fragen. Für Fotos und für Autogramme. Zeigt er sich dann nach den Auftritten, was ja auch für einen Künstler sehr anstrengend ist unter Umständen, wenn er lange Auftritt also hat? Kommt er dann immer noch zu euch? Meistens zu sehen. Ja? Ja. Also, wie lange hast du denn schon so mit ihm gesprochen, mal in einem Stück? Ja, einmal das Allerhöchste war mal, dass wir mal mit ihm essen waren. Ah, wie viele Leute waren mit ihm essen? Vier Fans. Vier? Ja. Und wie war er da so? Als wir in Österreich waren, hat er uns als Dankeschön, dass wir so weit ihm hinterhergefahren sind, uns ins Restaurant eingeladen zum Essen. Und wie war er da so beim Essen? Er hat Interesse an uns gezeigt. Er hat auch gezeigt, dass er manche Sachen auch schon von uns wusste und er wollte auch schon mal wissen, was wir an ihm mögen, mhm, seit wann wir Fans sind und also er hat richtig Interesse schon gezeigt an uns. Ja, bist du? Er ist ja nun noch ein relativ junger Mann. Wie alt ist er? 35 oder wie alt? Nee, er ist genau 40. Ach, 40 ist er schon. Ja. Ja, okay, egal. Bist du auch so ein bisschen verknallt in ihn? Wenn ich das jetzt hier, ich äußere mich jetzt ganz ehrlich hier, also ich glaube, die weiblichen Fans sind alle ein bisschen in ihn verknallt, ja, also. Ja, ich verstehe. Das heißt, aber ich mach mir keine Hoffnung, also ich gehe damit mit dem Schmunzeln an die Sache ran, das ist jetzt für mich, ja. Hat er denn ich habe schon Magenkrummeln manchmal oft genug, wenn ich vor ihm stehe, aber ja, es tut gut. Hat er zurzeit eine Frau oder Freundin? Ja, er ist verheiratet, klar. Nach wie vor, ja. Ich ja, bin da nicht nee, so in nee, Sachen Wendler so. Er ist verheiratet, ja. Ja. Nun rümpfen ja viele Menschen die Nase und sagen, Wendler, das ist wie die unterste Schublade von Schlager. Verletzt dich das, wenn die Leute das sagen? Ich sage mal, es ist Geschmackssache, wenn es denen ihre Meinung ist. Aber ich sage immer mal, meistens sind das Vorurteile. Mhm. Weil wenn ich erlebe es oft genug, man ist bei einem Event und dann gibt's mal manchmal Leute, die schimpfen und dann können sie trotzdem alle mitsingen. Ja, auch. Zumal ist wirklich, du hast recht, das ist reine Geschmackssache. Der eine mag jenes und der andere mag das und da ja. sollte man sich gar nicht hochnäsig äußern und jedem seinen Spaß lassen. Also für mich ist das, ich mag den Beat, ich mag die Musik, also für mich ist das eigentlich, ich bin doch Michael Wendler an den Schlager gekommen. Ach so, vorher warst du gar keine Schlagertante? Nee. Ah. Was ist der nächste Plan? Wohin wirst du fahren oder werdet ihr fahren? Jetzt am 30. Bin ich in Brakel. Wo liegt das? Ist, glaub ich, irgendwo zwischen Bielefeld und... Achso, dann hat er dann einen abendfüllenden Auftritt. Genau. Und da wird dann geschunkelt und mitgemacht. Da wird mitgemacht, ja. Was wäre noch dein Traum, abgesehen davon, dass du mit ihm liiert wärst, aber so, das ist ja eher unwahrscheinlich. Was wäre so dein Traum noch in Sachen Wendler? Auch, dass ich mal mit ihm auf der Bühne stehen darf. Ach. Und im Duett singen darf. Würdest du gerne mit ihm singen? Ja. Singst also, du gerne? Nicht so, also er hält uns auch schon mal das Mikro hin, ja. Also uns Fans, wenn wir in der ersten Reihe stehen, also so kleine Gesangseinlagen, mal kurze Textpassagen durften wir schon immer mitsingen. Mhm. Aber das wäre ein Traum. Ja, so jetzt mal richtig mit ihm auf der Bühne zu stehen, das wäre so ein Traum von mir. Sag mal, an erster Stelle kommt bei dir Wendler, das habe ich jetzt kapiert, ne? Und ich glaube, an zweiter Stelle kommt auch Wendler. Und ein dritter auch. Nee, ich muss noch was dazu, was Michael bei mir bewirkt hat. Was denn? Michael hat bei mir bewirkt, ich war lange Zeit, meine Lebensqualität war sehr weit unten, weil ich mit Krankheitsgeschichten und Krankheitsängsten zu tun hatte. Mhm. Und er hat es geschafft. Ich lenke mich jetzt davon ab. Ich freue mich schon montags auf Events, die freitags sind. Ja, super, super Effekt. Ich habe super Freunde kennengelernt, mit denen ich zusammen Party machen kann. Und das ist einfach wunderschön. War das eine Krankheit in Richtung so Depression? Also erstmal leide ich unter Krankheitsängsten generell, und hypochondrische Ängste. So, dann habe ich aber auch leider eine ernsthafte Krankheit, die auch eine Rolle in meinem Leben spielt. Das müssen wir jetzt gar nicht dann weiter vertiefen. Nee. Wichtig ist ja dann zu sagen, dass diese Musik und dieser Künstler, wie immer man ihn auch finden mag, hat dich da rausgeholt und nicht mehr so ins Leben reingeführt. Genau, und meine Lebensqualität ist wieder da. Dann ist es doch, dann will man gar nicht mehr drüber urteilen, es ist völlig in Ordnung und schön, dass du dieses Hobby, es ist ja ein Hobby, kann man ja sagen. Ja. Genau, dass du das gefunden hast. Vanessa, da wünsche ich dir noch viel Spaß mit Wendler und vielleicht klappt es ja irgendwann, vielleicht hat er ja sogar heute zugehört und holt dich mal auf die Bühne. Lieber Michael, einmal die Vanessa auf die Bühne. Und wenn Vanessa auf der Bühne gesungen hat, dann rufst du hier bei uns an, dann telefonieren wir und du erzählst mir, wie es war oder Vanessa nochmal. Das würde ich machen. Ich bin hochgespannt. Genau. Ich bin hochgespannt. Vanessa, vielen Dank und alles Gute und viel, viele Spaß Danke, heute. Jürgen, dir auch noch alles Gute. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. 0800 220 5050, die Nummer. Mail domian@wdr.de. Morgen heißt unser Thema, vielleicht kurz zwischendurch nochmal gesagt, heißt das Thema Glaube. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, für die Glaube etwas ganz Wichtiges ist und die intensiv glauben. Egal welche Richtung, christlich, jüdisch, islamisch, buddhistisch. Möchte auch gerne mit Leuten sprechen, die einer kleineren Glaubensgemeinschaft angehören und auf jeden Fall auch sehr gerne mit der Gegenseite, mit Atheisten, die sagen, alles Quatsch, alles Unsinn, gerne mit Agnostikern, mit Pantheisten. Also, wenn ihr euch angesprochen fühlt zum Thema Glauben, dann meldet euch bitte morgen 0800 220 5050 ab 0 Uhr morgen oder mailen domian@wdr.de. Hier ist Sascha und Sascha ist 31. Guten Morgen, Sascha. Ja, guten Morgen. Hallo, Sascha. Weswegen rufst du an? Ja, wir hatten ja schon gesprochen wegen mit einem Kollegen gesprochen, ich habe ziemlich missgemaut und wir beide haben noch nicht gesprochen, glaube ich. Okay. Also wenn du hast gerade mit einem Kollegen von mir gesprochen, wir beide noch nicht. Ach so, ja, ich stecke auf jeden Fall bis zum Hals im Kram und ich suche jemanden zum Sprechen einfach. Ja, was ist denn los? Erzähl mal. Ich habe vor kurzem einen Raubüberfall gemacht und dann werde gesucht von der Polizei. Du hast einen Raubüberfall gemacht und wirst zurzeit von der Polizei gesucht? Ja, genau. Was genau hast du gemacht? Ich hatte einen Supermarkt überfallen. Ich war betrunken und hatte finanzielle Probleme. Und bin dann, ich hatte was getrunken und bin runter, wollte mir noch was Neues zu trinken holen und habe gesehen, wie eine Frau mit der Kasse ins Büro gegangen ist, um das Geld zu zählen. Ja, und dann? Ja, dann habe ich einen Moment gewartet und bin dann ins Büro rein und hab die Frau bedroht, sie soll mir das Geld geben. Das war eine spontane Aktion. Wie hast du sie denn bedroht? Mit was? Ja, mit mir, mit mir selber. Du hast keine Waffe dabei gehabt? Nein, ich habe keine Waffe dabei gehabt. Ich habe sie verstanden. Wohntest du oberhalb dieses Supermarktes oder wie? Nee, ich wohnte in der Nähe und ich bin halt da runtergegangen, um was zu trinken zu holen, was Neues. Ja, weil du sagst, ich bin darunter. Darunter stelle ich mir vor, vom oberen Stockwerk nach unten gegangen. Darunter heißt, ich bin halt in die Richtung gegangen. Das ist bergab. Wie, und da läuft die Frau mit der Kasse da irgendwie über die Straße oder wie? Nicht über die Straße, sondern im Supermarkt. Also ich bin runtergegangen in den Supermarkt rein und sie lief halt ins Büro rein, vorne von der Kasse bis ins Büro. Kleine Bitte, Sascha, sprichst du mit Freisprechanlage? Ja, ich habe die Frage. Einen Moment. Na bitte, geh mal richtig ans Telefon. Überhaupt immer die Bitte an euch, wenn wir hier sprechen in der Sendung, immer direkt. Alles andere sehr nervig mit dem Hall und mit dem Schall. Ja, gut, okay. Dann geht's, dann kann man dich viel besser verstehen, Sascha. Ja. So. Dann hast du diese Frau ohne Waffe bedroht und wie ging's dann weiter? Soll mir das Geld geben. Und sie hat halt nach Hilfe gerufen. Ich habe mir das Geld aus der Hand gerissen, weil sie es festhielt. Und bin dann weggelaufen. Wie viel Geld war das? 3.300 Euro, also nicht wirklich viel. Wie lange liegt das jetzt zurück? Ja, gerade einen Monat und ein, zwei Tage. So, und dann bist du mit diesem Geld wohin gerannt? Zu Bekannten von mir, weil die in der Nähe gewohnt haben. Hast du denn auch eine eigene Wohnung? Zu dem Zeitpunkt hatten wir zwei eigene Wohnungen, ja. Zu dem Zeitpunkt hattet ihr zwei eigene Wohnungen? Ja, zwei. Einmal die von meiner Lebensgefährtin, einmal meine. Und meine Lebensgefährtin ist seit einer gewissen Zeit in Haft und konnte die Miete nicht bezahlen. Deswegen war ich also in Geldnöten. Die Wohnung war ich gerade am Auflösen und ich hatte bei mir in der Wohnung auch keine Miete bezahlt, weil ich habe halt Probleme gehabt. Ich brauche das Geld für andere Dinge und habe halt gedacht, irgendwie wird es schon klappen. Und dann habe ich das Geld für andere Dinge ausgegeben. Ja, gibt es jetzt deine Wohnung oder ist die auch weg? Die sind beide weg, ne. Und wo hältst du dich zurzeit auf? Bei Bekannten, immer mal hier, mal da, immer unterwegs. Wissen die, was du gemacht hast? Ja, die Polizei weiß, was ich gemacht habe, weil die haben einen Tag oder zwei Tage später haben sie die Kinder von meiner Lebensgefährtin verhaftet, weil die mir den Fluchtwagenfahrer besorgt hatten und die Person, die im Fluchtwagen gefahren ist, hat halt eine Selbstanzeige gestartet bei der Polizei. Habe ich nie verstanden. Muss ich ihn nochmal fragen. Wer hat jetzt, also die Frage war gewesen, wissen deine Bekannten, was du gemacht hast? Ach so, bei denen ich mich aufhalte. Nee, wissen nicht, was ich gemacht habe. Was war das jetzt gerade mit dem Fluchtwagen? Mit dem Fluchtwagen war, also die, wo ich war, wussten Bescheid, was ich gemacht habe, weil die mir den Fluchtwagen besorgt haben. Wo du damals warst. Ja, bei dem Raubüberfall, genau. Mhm. Die haben halt den Wagenfahrer besorgt und der hat am nächsten Tag oder zwei Tage später eine Anzeige gemacht, weil er halt Angst hatte. Und was ist aus der Anzeige geworden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie die Kinder halt von meiner Lebensgefährtin verhaftet haben, weil sie halt mit beteiligt waren an diesem Fluchtwagen. Die haben den halt besorgt. Aber die wollen halt langsam. Da sind Kinder von deiner Lebensgefährtin. Deine Lebensgefährtin ist aber im Knast. Die ist in der Haft, ja. Ja, und die Kinder, wo waren die? Wie alt sind die Kinder? Die sind 20. Ach so, die sind schon erwachsen. Die sind schon erwachsen, die sind schon älter, genau. Weil die halt in der Ecke gewohnt haben, in der Nähe gewohnt haben, bin ich da halt hingelaufen. Jetzt hast du das aus einer großen Geldsorge herausgemacht. Ja. Du brauchtest Geld für die Wohnungen, hast du gerade gesagt. Für was brauchtest du noch Geld? Für meine Sucht, ich bin drogenabhängig. Ah, was nimmst du? Heroin und Kokain. Das geht ins Geld. Bist du schon mal straffällig geworden? Ja, vorher schon. Warst du schon mal im Knast? Ich habe 10 Jahre gesessen, 10 Jahre, 7 Monate. Ach du je, du bist 31 erst und hast 10 Jahre schon gesessen. Ja. Wie lange bist du jetzt raus? Seit dem 26. Mai 2010, ja. Jetzt steht dir aber wirklich das Hals bis zum Wasser. Ja. Jetzt steht's dir wirklich bis zum Wasser, Sascha. Ja, ja. Sascha, ich appelliere jetzt wirklich mit ganz tiefer Überzeugung an dich, dich sofort bei der Polizei zu melden. Das ist die einzige Chance, die du jetzt hast noch. Du hast ein paar Mal überlegt, mich zu stellen. Ich habe einfach nur Angst, wieder reinzugehen. Ja. Ich bin zwar, mir sagen alle, ich bin cool, ich bin hart und ich bin ein super Kerl, und so, aber ich habe Angst vor Haft. Ne? Und es sind mindestens 6 Jahre, die ich sitzen muss. Ich habe einfach Angst davor, ne? Das ist völlig klar. Aber indem du das jetzt verschiebst, dann wird dich so bekommen. Indem du das jetzt schiebst, machst du es nur noch schlimmer. Das war schon ein furchtbarer Fehler, dass du das getan hast. Ein furchtbarer Fehler. Vor allen Dingen mit deiner Biografie. Jeder Tag, den du jetzt länger zögerst, reißt dich noch mehr rein. Wenn du dich freiwillig stellst, wird man das mit Sicherheit, berücksichtigen. Wenn man dich aber fasst irgendwann, hast du andere Karten und schlechtere Karten, als wenn du es freiwillig machst? Also ich habe damals bei der letzten Haftstrafe habe ich mich auch selber gestellt und habe einfach gesehen, was ich für miese Karten hatte. Ne? Ich wurde als spielsüchtiger Idiot abgestellt, der sich selber gestellt hat und habe nichts geschenkt bekommen. Ja. Und habe auch bis zum letzten Tag absitzen müssen. Ne? Und ich habe einfach Panik. Meine Freundin ist schwanger, habe ich erfahren vor 3 Tagen. Ja, Sascha, aber das hast du dir selbst eingebrockt. Du hast ein schweres Verbrechen begangen. Du hast einen Raubüberfall begangen. Das ist ja nicht mal ein paar Apfelsinen klauen oder sowas im Supermarkt. Was hast du denn einen Mensch überfallen? Du hast diese Frau in Angst und Schrecken, in Todesangst vielleicht versetzt. Ich weiß nicht, was du mit der Frau, wie du sie bedroht hast, und hast das Geld genommen. Übrigens, was mir immer noch nicht so ganz klar ist bei deinem Fall, du hast gerade das Wort Fluchtwagen gebraucht. Zuvor aber hattest du gesagt, dass das eine spontane Aktion war. Eine spontane Aktion, genau. Wie passt das zusammen? Ich bin von diesem Raubüberfall weggelaufen und die Kinder von meiner Bekannten haben halt in der Nähe gewohnt. Und ich bin zu denen gelaufen. Mhm. Und da habe ich halt gesagt, was ich gemacht habe und dass sie weg muss, egal wie. Mhm. Und die haben halt diesen Wagen dann besorgt, also diesen Bekannten von sich, der mich weggefahren hat. Die haben ja nur Anzeige erstattet. Ja. So, das heißt, dein Name ist ja der Polizei eh schon jetzt bekannt. Die wissen, dass du der Täter von diesem Verbrechen warst. Ja. Das heißt, man sucht sowieso schon gezielt nach dir. Ja. Mensch, Sascha, jetzt ruf sofort nach unserem Telefonat, ruf die Polizei an. Oder geh zur Polizei in deiner Nähe. Du hast keine andere Chance. Du hast extrem Scheiße gebaut. Das ist richtig schlimm. Du bist ein Typ von 31, hast eine Frau, die ist schwanger, hast schon so viele üble Sachen hinter dir und jetzt hast du nochmal so ein Ding geritten. Nicht nochmal so ein Ding, das war höchste der Gefühle, was ich gemacht habe. Ich habe sowas noch nie getan. Naja, okay, also nochmal was gemacht, ja. Gut, wenn du 10 Jahre drin warst. Gut, wenn du 10 Jahre schon inhaftiert warst, war das ja auch kein Kindergartenspiel, was du damals gemacht hast. Was hast du damals gemacht? Einbruchsdiebstähle, Autodiebstähle, Fahrende Führerschein, also es war niemals, dass es eben Verbrechen gibt, es waren immer nur Straftaten. Mhm. Und dieser Raub ist jetzt halt ein Verbrechen, das ist ja kein Spaß mehr, ne? Nein. Und da habe ich zum Zeitpunkt gar nicht drüber nachgedacht. Ich war betrunken und ich wollte einfach nur Geld machen. Es gibt keine Diskussion. Es gibt keine Diskussion. Ja, okay. Es gibt keine Diskussion. Wenn du dich jetzt nicht stellst, man kriegt dich sowieso, kurz oder lang haben sie dich. Und zu Recht auch, natürlich. Ja. Zeig Reue, zeig, dass es dir leid tut, geh zur Polizei, stelle dich in der Hoffnung, dass... Die Reue habe ich. Ich hab einfach nicht, wie man in unserem Salon sagt, die Eier dafür, mich dafür zu stellen. Ne? Ja, aber du hast die Eier, die arme Frau zu überfallen und ihr das Geld wegzunehmen. Ja, das war was anderes. Ja. Ich kann ja nicht mehr sagen, Sascha. Ich kann ja nicht mehr sagen. Gut, okay. Polizei, Polizei, Polizei. Sofort. Okay, gut. Ja? Okay, doch, ja. Okay, dann verabschieden wir uns jetzt. Okay. Okay. Gut. Tschüss. Dann. 1:48 Uhr. Steffi. 35. Guten Morgen, Steffi. Hallo. Steffi, was geht's bei dir? Ich bin seit frühester Kindheit an sexuell missbraucht worden durch Täter in der Familie und fremde Täter, wie ich mittlerweile weiß, und versucht damit irgendwie zu überleben und weiterzuleben. Seit frühester Kindheit, was heißt das? Ja, ich weiß seit 2009, dass mein Großvater und mein Vater Täter an mir waren. Großvater und Vater? Ja, und dass ich kleiner wie 2 war. Und aber man hat doch keine Erinnerung daran, als man 2 Jahre alt war. Doch, das geht. Es nennt sich Flashbacks, also ein Wiedererleben. Und also dass ich Traumapatientin bin und ein Kindesalter missbraucht wurde, weiß ich schon seit 1996. Aber ich weiß halt erst seit Sommer 2009, dass ich halt auch Täter innerhalb der Familie habe. Und ich weiß seit Sommer 2010, dass ich an der sogenannten dissoziativen Identitätsstörung leide. Also das, was früher multiple Persönlichkeit genannt wurde. Und diese Aufspaltung ist halt entstanden, weil ich weit vor meinem 5. Lebensjahr mehrfach traumatisiert worden bin. Bis zu welchem Lebensjahr haben die Täter dir das denn angetan? Bei meinem Großvater und meinem Vater kann ich das nicht genau sagen, da ich immer noch Zeitlücken habe. Die fremden Täter, das war zum Beispiel jemand vom Sportverein, der einige Jahre älter war, da ging das über ein Jahr. Das hat keiner mitbekommen. Und wie alt warst du da? 8. Und es gab dann auch Täter später, also Lebenspartner, die ich hatte, die mich missbraucht haben. Das wurde sofort abgespalten und verdrängt. Und wie lange das in der Familie ging, kann ich noch gar nicht sagen. Ich schätze bis zur Pubertät. Es gab halt immer die Möglichkeit, wenn meine Mutter zur Kur war, die wurde mehrfach am Rücken operiert und war dann für viele Wochen weg. Und das fing halt schon mit 2 Jahren bei mir an, dass sie dann für 6-8 Wochen weg war. Hast du denn keine klaren Erinnerungen an deinen, bleiben wir mal bei deinem Großvater? Doch, habe ich. Aber wie gesagt, ich habe es bis vor einigen Jahren so abgespalten und weggedrängt, damit ich überhaupt überleben konnte und eigentlich nur durch die Sicherheit mit meinem Mann, die ich jetzt habe, durfte das alles hochkommen. Aber geahnt, dass da mehr ist als das, was ich bisher erinnern konnte, war halt mein Leben lang da. Und Man ist so erstmal irritiert als Zuhörer. Da ist ein offensichtlich ein schweres Verbrechen hat stattgefunden. Gibt es einen Täter, der ist Opa und Vater. Und dann gibt es die seltsame Verbindung, dass dann nochmal Fremde auch das Gleiche gemacht haben. Ja, du kannst das wie so ein Puzzle vorstellen. Es gibt immer mehr Einzelteile, die ineinander passen. Oder Verhaltensweisen, die vorher überhaupt keinen Sinn gemacht haben, jetzt auf einmal sinnvoll erscheinen. Also wie mein Körper reagiert zum Beispiel. Also ich habe halt auch dissoziative Krampfanfälle, das sieht aus wie ein epileptischer Anfall. Und bei denen klemme ich mir dann ganz oft den Ischiasnerv ein bis zur Lähmungserscheinung und es ist ein Wiedererleben. Also es hat sich halt alles in den Muskelfasern im Nervensystem abgespeichert. Der Körper kann das nicht vergessen. Und hat dazu geführt, dass ich jetzt schon seit 4 Jahren berentet bin und meinen Wunschberuf Ergotherapie nicht zu Ende lernen konnte. Also ich habe vorher gearbeitet. Von wie viel Tätern sprechen wir denn? Kann ich dir nicht sagen. Also ich weiß seit diesem Sommer, also letztes Jahr im Sommer, dass ich im Rheinland durch meinen Großvater auch verkauft worden bin, also zur Kinderprostitution gezwungen wurde. Ich kann nicht sagen, wie viele Täter. Das ist auch Moment, das kommt jetzt auch noch dazu, dass du auch noch zur Prostitution... Ja, es kommt immer mehr hoch und es ist immer noch nicht das Ende. Es ist, wie gesagt, es ist wie so ein Puzzle, was sich legt. Und umso mehr Sicherheit ich zu Hause habe oder auch in meiner Traumatherapie, umso mehr darf hochkommen. Und also ich weiß, dass ich als Kind gefoltert wurde. Und ich habe ein Gedicht geschrieben vor über 13 Jahren. Das nennt sich Kellergewölbe blanke Angst und schildert eigentlich auch eine Folterszene, die ich bis dahin nie verstanden habe. Dachte, das ist Fiktion und irgendwie, ich habe viel Graueltaten erlebt, aber das kann doch nicht wahr sein. Und Steffi, bist du in therapeutischer Behandlung im Moment? Ich bin bei einer Fachärztin, die Traumatherapeutin ist und seit 2001 mich betreut und bin auch immer wieder in Stationären-Aufenthalten, um überhaupt damit klarzukommen. Ich denke nämlich jetzt gerade, das ist ja so ein unglaublich umfangreicher Fall, den du da schilderst. Den möchte ich eigentlich gar nicht, dass wir das jetzt so in der Öffentlichkeit hier besprechen. Okay. Mir wäre wohler, wenn wir dich in Ruhe vom Hintergrund aus anrufen. Bist du damit einverstanden? Ja, ich habe einfach auch kein Problem damit, weil genau das ist ja eigentlich das Schlimmste, dieses Schweigen darüber. Ich wurde zum Schweigen ja auch gezwungen. Und das Schweigen zu brechen, zu sagen, ich hole mir die Macht zurück über mein Leben, ist eigentlich das Allerwichtigste, weil die Dunkelziffer ist echt sowas von immens hoch. Also ich habe halt auch Kontakt mit anderen multiplen Systemen und das ist so weit verbreitet, auch heute noch. Und so viele Institutionen sind verbunden da drin, dass es eigentlich ausgesprochen werden muss, weil das Tabuisieren gibt den Tätern wieder die Macht. Okay. Dennoch schlage ich vor, dass wir ein Gespräch erstmal im Hintergrund führen und dann gucken wir mal weiter, wie wir dann weiter verfahren. Okay? Alles klar. Liebe Stefanie, schön, dass du angerufen hast, dass ich dich kurz kennengelernt habe und wir melden uns gleich bei dir. Gut, soll ich auflegen? Ja, du liegst auf und wir melden uns gleich. Alles klar. Tschüss. Okay. Danke dir. Ciao. Und hier ist nach Steffi kommt jetzt Stefanie und Stefanie ist 37. Guten Morgen, Stefanie. Ja, hallo Domian. Stefanie, was geht's denn bei dir? Ja, bei mir ist, ich bin gern ins Kino. Ich gehe gern ins Kino. Ach, das ist immer ein ausgefallenes Hobby mal. Ja. Wie, du gehst gern ins Kino, deshalb rufst du an? Nein, ich gehe viel ins Kino, wollen wir mal so sagen. Ja. Also ich habe so eine Kinoset und dann kann ich so oft ich will ins Kino gehen. Okay, das machen ja nur viele Leute. Ja. Aber? Ja, bei mir, also wenn ich so bestimmte Filme sehe, also Favoriten habe, dann kann das schon etwas mehr werden. Was heißt mehr? Zum Beispiel bei einem Schlussmacher war ich schon 130 Mal im Kino. Oh, jetzt wird es natürlich schon ein bisschen ungewöhnlicher. Ja. Beim Schlussmacher warst du 130 Mal in einem Film? Ja. Wie geht denn sowas, 130 Mal? Ja. Ich rechne gerade mal die Zeit durch. Wie viel Zeit hast du dafür gebraucht für die 130 Mal? Also entweder man geht 3 Mal am Tag ins Kino, in der Woche, ne? Also Nachmittag, 14. Ja, dann kriegt also, man es zusammen. Kommt so ein richtiges und Wochenende dann eine Spätvorstellung auch. Dann bist du ja in deiner gesamten Freizeit im Kino, Stefanie. Ja. Und wie viele Jahre? Auch mit Freunden. Also auch mit Freunden, aber auch alleine. Ja, auch alleine. Und welche Filme bevorzugst du so? Also mal Komödien, auch wenn das gute Horrorfilme sind auch. Also gemixt. Gemixt, genau. Und wenn ich merke, dass die Filme doch nicht so sind, dann gucke ich mir andere Filme an. Gehst du denn auch schon mal aus Filmen raus, wenn es dir nicht gefällt? Ja, das kann auch schon sein, dass ich dann rausgehe. Weißt du? Und nachfrage, ob ich vielleicht in einen anderen Kino reingehe. Ach so. Hier unterhalten sich gerade zwei Welten. Unterschiedlicher können sie nicht sein, Stefanie. Weil ich nämlich fast nie ins Kino gehe. Stell dir das mal vor. Wie kommt das? Wie kommt das? Weil ich mag nicht im Kino sitzen. Ich mag nicht mit so vielen Leuten sitzen. Ich mag nicht, wie die nebenan mit ihrem Cornflakes oder wie man den Popcorn da knacken. Ich mag nicht die ätzende Werbung mir angucken am Anfang. Und ja, du wirst lachen, das mache ich auch. Ich warte immer, bis der Hauptfilm anfängt. Doch. Ja, aber dann kriegt man manchmal keinen guten Platz mehr, ne, wenn man später da reinkommt. Ja, also ich habe so meinen festen Platz, also zweite Reihe immer mit Tech. Achso, und da kriegst du den auch. Direkt von der Leinwand die zweite Reihe. Aber der ist doch nicht reserviert für dich. Also ich habe so ein, dass ich so ein Vorher reserviere, im Gegensatz zu anderen Kinogängern. Ein Vorher-Reservierer? Ja, richtig. Wie Vorher-Reservierer? Was? Also ich tue schon eine Woche vorher schon reservieren. Ach so, verstehe. Ah ja. Genau, dann habe ich meine Reservierung, dann brauche ich nicht so lange zu warten, bis ich da schon sage, welche Filme ich haben möchte. Und die im Kino mich schon kennen in Essen. Ja, in Essen, ja. Ja, die wissen schon Bescheid, ach, das ist ja wieder unsere Stammkundin, die will wieder zweite Reihe rein. Stefanie, die wissen schon, wo die Stefanie sitzen will. Richtig, ich mach zweite Reihe mit dir. Wie alt bist du? 37, ne, hab ich gesagt. Ja. Bist du solo? Im Moment. Ich wollte gerade sagen, das geht ja gar nicht. Wenn du jetzt einen Freund hättest, dann... Ja, ich hatte auch einen Freund, der hatte auch so, aber hinterher hatte der keine Lust mehr. Wie viele Jahre machst du das schon so? Also im Kino bin ich, glaube ich, schon, das Kino ist, glaube ich, seit 91 da. Und ich habe erst seit 92 angefangen. Ja gut, das ist aber schon eine wahnsinnig lange Zeit. Du bist ja 37. Das sind ja 20, über 20 Jahre. Ja, genau. Dass du überhaupt... Aber mit den Flatkarten gab es aber erst seit 6 Jahren. Das heißt, du hast auch richtig viel Kohle ausgegeben. Wie viel bisher? Weißt du das? Grob über den Daumen gepeilt? Also mit der Flatkarte, also ich weiß das jetzt gar nicht. Also kann ich nicht genau sagen. Also ich hatte seitdem, wo jetzt die, seit 6 Jahren, wo das jetzt mit der Flatkarte ist, also bezahlt man nur 399 Euro für ein Jahr. Mhm. Und dann kann man so oft, wie man will. Okay. Kann man jetzt nicht genau ausrechnen, aber man kann sagen, dass da in 20 Jahren schon eine Stange Geld zusammengekommen ist. Mich wundert, Stefanie, dass du überhaupt da mal zwischendurch einen Freund hattest. Dass du überhaupt mal einen hattest. Doch, sicherlich. Aber man lernt auch in Kinos auch Leute kennen, also davon abgesehen. Wie lange war denn wie lang war denn deine längste Beziehung? 7 Jahre. Ach doch, so lange. Und dann ist dein Freund immer tapfer mit dir ins Kino gegangen. Ja. Ja. Mit Freunden? Ja. Ja. Und man lernt tolle Leute kennen. Ist das wirklich so? Ich denke beim Kino, die paar Mal, wo ich so gehe, die Leute kommen zusammen, gucken und dann fliegt wieder alles auseinander. Das ist genauso wie bei der Ladies Night und Men's Night. Da kann man ja mittlerweile auch so variieren. Ach so. Ja. Stefanie, also so ist es schon ungewöhnlich. Am Anfang dachte ich, ins Kino gehen ja nun die fast alle Leute, aber so exzessiv gehen nicht alle Leute ins Kino wie du. Ja, ich würde dich ja gerne mal einladen, vielleicht kommst du ja auch mal nach Essen. Ach nein, sehr nett von dir, aber lass mal stecken. Oh, schade. Liebe Stefanie, viel Spaß im Kino weiterhin, wir müssen Schluss machen. Ja, okay. Alles Gute. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, in der Technik heute Patricia Unger. Morgen heißt unser Thema Glaube. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die einen starken Glauben haben, egal aus welcher Richtung. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die gar keinen Glauben haben und sagen, Gott ist tot, Gott hat nie gelebt, das interessiert uns alles nicht, alles Quatsch. Ab 0 Uhr könnt ihr uns anrufen und gerne auch mailen, domian@wdr.de. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen, bye bye.